Die Nuova Familia. Ein Gruppenbild. Als sich Raffaele Cutolo im Februar 1978 mit lautem Getöse aus der Nervenheilanstalt in Aversa verabschiedet hatte, wuchs seine Nuova Camorra Organizzata, NCO, zusehends. Der Professor rekrutierte hunderte junger Anhänger, änderte seine Kommandostruktur, erhöhte um ein Vielfaches den Druck seiner Schutzgelderpressungen und unternahm sogar eine Reise in die Vereinigten Staaten, um mit seinen Kontakten in der amerikanischen Cosa Nostra Geschäfte zu machen. All diese Initiativen bereiteten den Boden für die kühne Forderung, die er dann an jede andere Camorra-Organisation stellte. Er wollte Geld. 20.000 Lire für jede Kiste Schmuggelzigaretten, die in der Region abgeladen wurde. Der Ehrgeiz, der aus Cutolos Ultimatum sprach, war unverkennbar. Er strebte danach, die gesamte kampanische Unterwelt zu beherrschen. Die Cosa Nostra war die größte Macht, die Cutolo im Weg stand. Als schlauer Propagandist verkaufte der Professor seinen Anhängern diesen Kampf als kriminellen Patriotismus. Die Nuova Camorra Organizzata, Hüterin der Traditionen der einstigen ehrenwerten Gesellschaft Neapels, musste die Region gewaltsam von sizilianischen Einflüssen befreien. Überall in Kampanien kam es zu Auseinandersetzungen. Die ersten Clans, die sich zusammenschlossen, um Cutolo zu trotzen, waren jene aus dem Stadtzentrum Neapels. Die Anti-Cutolo-Front wurde bald immer größer. Sie umfasste die kampanischen Cosa Nostra-Familien und auch andere Clans im neapolitanischen Umland. Dabei gab sie sich den Namen Nuova Familia, Neue Familie oder NF. Zu Beginn des Jahres 1980 war die gesamte Region in zwei bewaffnete Lager gespalten, die NF und die NCO. Die Größe der Armeen war beispiellos. Auch das Ausmaß des Blutvergießens. Geschätzte 1000 Tote im Lauf von 5 Jahren. Der Krieg in Kampanien zu Beginn der 1980er Jahre war noch weitaus schmutziger als Riinas Coup d'État in Sizilien. Der Camorra-Krieg der frühen 1980er Jahre brachte Pupetta Maresca wieder landesweit in die Schlagzeilen. 1955 hatte sie Berühmtheit erlangt, indem sie den Mörder ihres Mannes getötet hatte. 1970 begann sie eine dauerhafte Beziehung mit einem bedeutenden Drogendealer, Umberto Ammaturo. Mit ihrem neuen Beau konnte Pupetta ihren Ruhm mit einem Hauch von Luxus unterstreichen und wurde so zu einer First Lady der Unterwelt. Pupettas Gemahl war eines der aggressivsten Mitglieder der Nuova-Familie. Kurz vor Weihnachten 1981 platzierte er vor Cutolos Palazzo in Ottaviano eine Bombe, als Provokation. Wie er später gestand, steckte er auch hinter dem Mord an dem Gerichtspsychiater Aldo Semerari, dessen geköpfte Leiche am 1. April 1982 gefunden wurde, ebenfalls in der Nähe von Cutolos Palast. Der Professor Raffaele Cutolo forderte als Voraussetzung für ein etwaiges Friedensabkommen mit der NF Ammaturos Kopf. Im Februar 1982, während dieser Auseinandersetzung zwischen Ammaturo und Cutolo, wurde Pupetta Marescas Bruder Ciro verhaftet und dem Drachen NCO regelrecht in den Rachen geworfen, in das Poggio Reale-Gefängnis. Obwohl er eine Einzelzelle hatte, war sein Leben offensichtlich und unmittelbar gefährdet. Am 13. Februar 1982 rief Pupetta eine Pressekonferenz ein, und zwar in der Zentrale der neapolitanischen Nachrichtenagentur. Als Reporter Pupetta fragten, ob sie im Auftrag der Nuova Familia spreche, entgegnete sie: Ich gehöre keiner Gruppierung an. Aber wenn einige Leute so denken wie ich und ihr meint, das wäre die Nuova Familia, dann sind sie meine Freunde. Den Tränen nahe kehrte sie zum Hauptzweck ihrer Pressekonferenz zurück. Sie wollte Cutolo ein Ultimatum stellen. Dieser Herr soll eines wissen. Sollte er es wagen, irgendjemandem auch nur ein Haar zu krümmen, der mir nahesteht, werde ich ihn und seine Familie einschließlich Frauen und Kinder bis zur 7. Generation vernichten.